Krull! Das ist ein Einjähriger. Er ist nur ein Rekrut. Treten Sie näher ran. Ich bin vollkommen diensttauglich. Das entzieht sich Ihrer Beurteilung. Antworten Sie auf das, was ich Sie frage, und enthalten sich eigener Bemerkungen. Gewiss, Herr Generalarzt. Heben Sie die Arme. Wo stammen Sie her? Aus dem Rheingau, nahe Mainz. Nennen Sie Ihr Zivilverhältnis? Ich beabsichtige, die Hotelkarriere einzuschlagen. Die Hotelkarriere? Mhm. So, Sie beabsichtigen. Nämlich zu welchem Zeitpunkt? Nachdem ich meiner militärischen Dienstpflicht genügt habe. So, so. Warum rucken und zucken Sie so mit den Schultern? Sind Sie nervös? Nein, dass ich nervös sein könnte, ist mir noch nie in den Sinn gekommen. Dann unterlassen Sie das Zucken. Ja, Herr Generalarzt. Ich bin nicht Generalarzt. Und Sie zucken ja weiter. Dann bitte ich um Verzeihung. Nach Ihrer derzeitigen Beschäftigung habe ich Sie gefragt. Ich unterstütze meine Mutter bei dem Betrieb eines größeren Fremdenheimes zu Frankfurt am Main. Allen Respekt. Husten Sie. Haben Sie schwere Krankheiten überstanden? Nein, Herr Militärarzt. Schwerere niemals. Meines Wissens bin ich ganz gesund und war es auch jederzeit, wenn ich von unbedeutenden Schwankungen meines Befindens absehen darf, und fühle mich für alle Waffengattungen bestens geeignet. Schweigen Sie! Lassen Sie Ihre Tauglichkeit meine Sache sein und reden Sie nichts Überflüssiges. Sie reden fortgesetzt Überflüssiges. Sagen Sie mal, was ist eigentlich mit Ihnen? Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Hörspiel in zwei Teilen, nach dem Roman von Thomas Mann. Hörspielbearbeitung und Regie Sven Stricker. Erster Teil. Ich stamme aus feinbürgerlichem, wenn auch liederlichem Hause. Mein armer Vater war Inhaber der Firma Engelbert Krull, welche die untergegangene Sektmarke Lorelei Extra Cuvée erzeugte. Cäsar. Er besaß, wie wohl dick und fett, viel persönliche Grazie und legte stets Gewicht auf eine gewählte und durchsichtige Ausdrucksweise. Et pardon. Von seiner Großmutter her hatte er französisches Blut ererbt, hatte selbst eine Lehrzeit in Frankreich verbracht und blieb bis gegen das Ende seines Lebens ein Günstling der Frauen. Ich gutiere das. Meine Schwester Olympia und ich standen mehrere Monate lang unter der Obhut eines Fräuleins aus Vevey, das dann freilich, da sich ein Verhältnis weiblicher Rivalität zwischen ihr und meiner Mutter, und zwar in Beziehung auf meinen Vater, gebildet hatte, das Feld räumen musste. Die Natur ist nichts als Fäulnis und Schimmel, und ich bin zu ihrem Priester bestellt. Darum heiße ich Schimmelpriester. Warum ich aber Felix heiße, das weiß Gott allein. Mein Pate Schimmelpriester, mit dem ich auf sehr innigem Fuße stand, war ein vielfach geschätzter Künstler, den jedermann im Städtchen Herr Professor nannte. Obgleich ihm dieser schöne, begehrenswerte Titel von Amts wegen vielleicht nicht einmal zukam. Krull, Ihre Personen ehren, aber Ihren Champagner sollte die Polizei verbieten. Vor 8 Tagen habe ich mich verleiten lassen, eine halbe Flasche davon zu trinken. Und noch heute hat sich meine Natur nicht von diesem Angriff erholt. Mein Vater legte ein ungemeines Gewicht auf das Äußere der Flasche. Ist es Petroleum oder Fusel, was Sie bei der Dosierung zusetzen? Das ist Giftmischerei. Allerdings scheint es, dass die Beschaffenheit des Weines dieser blendenden Aufmachung nicht vollkommen entsprach. Fürchten Sie die Gesetze? Sie haben leicht spotten, Schimmelpriester. Aber ich muss billig herstellen, weil das Vorurteil gegen die heimischen Fabrikate es so will. Kurz, ich gebe dem Publikum, woran es glaubt. Außerdem sitzt die Konkurrenz mir im Nacken, lieber Freund, so dass es kaum noch zum Aushalten ist. Soweit mein Vater. Unsere Villa gehörte zu jenen anmutigen Herrensitzen, die an sanfte Abhänge gelehnt den Blick über die Rheinlandschaft beherrschen. Der abfallende Garten war freigebig mit Zwergen, Pilzen und allerlei täuschend nachgeahmtem Getier aus Steingut geschmückt. Die innere Häuslichkeit war nach dem Geschmack meines Vaters, sowohl lauschig wie heiter. Hier wurde ich an einem lauen Regentage des Wonnemondes, einem Sonntage übrigens, geboren. Meine Geburt ging, wenn ich richtig unterrichtet bin, nur sehr langsam vonstatten. Und zwar hauptsächlich deshalb, weil ich mich außerordentlich untätig und teilnahmslos dabei verhielt. Die Bemühungen meiner Mutter fast gar nicht unterstützte und nicht den mindesten Eifer zeigte, auf eine Welt zu gelangen, die später so inständig lieben sollte. Ungewöhnlich meine von jeher ausgeprägte Schlaflust, in der man durchaus einen Widerspruch zu dem großen Lebens- und Liebesdrang erblicken könnte, der mich beseelte und von dem noch zu sprechen sein wird. Jetzt, wo ich obgleich erst 40-jährig gealtert und müde bin, wo kein begieriges Gefühl mich mehr zu den Menschen drängt und ich gänzlich auf mich selbst bezogen dahinlebe, jetzt erst ist auch meine Schlafkraft erlahmt. Jetzt erst bin ich dem Schlafe gewissermaßen entfremdet. Ist mein Schlummer kurz, untief und flüchtig geworden. Einsam aufwachsend, denn meine Schwester Olympia war mir um mehrere Lebensjahre voraus, neigte ich zu sonderbaren und spintisierenden Beschäftigungen, die mich von meinen Alters- und Schulgenossen innerlich absonderten. So kam es, dass diese Burschen, Weingutsbesitzers und Beamtensöhne, von Seiten ihrer Eltern vor mir gewarnt und von mir ferngehalten wurden. Bei uns gehe es nicht ehrbar zu. Das schmerzte mich. Obwohl es gewissermaßen seine Richtigkeit hatte. Sehr oft, da meine Eltern sich bis zur Erbitterung miteinander langweilten, hatten wir Gäste aus Mainz und Wiesbaden und dann ging es reichlich aufgeräumt bei uns zu. Cäsar. Man fand sich meistens zum Diner um 7 Uhr ein und dann pflegte die Lustbarkeit, die Klaviermusik, das Schlürfen des Tanzes, das Gelächter, Gekreisch und Gejachter die ganze Nacht hindurch kein Ende zu nehmen. Der Tanz war ausgelassen und üppig. Die Pfänderspiele bildeten einen Vorwand für Küsse und andere körperliche Annäherungen. Die Frauen in ausgeschnittenen Kleidern beugten sich lachend über die Stuhllehnen, um Einblick in ihren Busen zu gewähren und so die Herrenwelt für sich zu gewinnen. Und den Höhepunkt des Ganzen bildete nicht selten die Schelmerei, dass plötzlich das Gas ausgedreht wurde, was jedes Mal ein unbeschreibliches Drunter und Drüber zur Folge hatte. Parfaitement. Gern rufe ich mir das Bild meines Vaters vor die Seele zurück. Wie er mit seinem weißen Spitzbart und seinem mit weißseidener Weste umhüllten Bauch der Tafel vorsaß. Der Genuss war ihm von der blanken und geröteten Miene zu lesen. Meine Mutter und Schwester überließen sich einer geistlosen Völlerei und kicherten zwischendurch mit ihren Nachbarn hinter gespreizten Fächern. Diese geselligen Unterhaltungen waren vorzüglich gemeint, wenn unser Hauswesen im Städtchen für verdächtig galt. Und man fasste, wie mir zu Ohren kam, dabei hauptsächlich die ökonomische Seite der Sache ins Auge, indem man nämlich munkelte und nur zu Recht damit hatte, dass die Geschäfte meines armen Vaters verzweifelt schlecht stünden und dass die kostbaren Diners ihm als Wirtschafter notwendig den Rest geben müssten. Dieses öffentliche Misstrauen, das meiner Feinfühligkeit früh bemerkbar wurde, vereinigte sich, wie erwähnt, mit gewissen Sonderbarkeiten meines Charakters, um eine Vereinsamung zu zeitigen, die mir oft Kummer bereitete. Desto herzlicher beglückte mich ein Erlebnis, dessen Schilderung ich hier mit besonderem Vergnügen einrücken werde. Mein erster Theaterbesuch. Er fällt in mein 14. Jahr, immerhin also in eine Zeit, als meine körperliche und geistige Reife schon weit vorgeschritten und meine Empfänglichkeit für Eindrücke sogar besonders lebhaft zu nennen war. Die Frauen, die sich in den Balkons den Busen fächelten, die Herren, die sich plaudernd über sie neigten, die summende Versammlung im Parkett, zu der wir gehörten, die Düfte, die aus Haaren und Kleidern quollen und sich mit dem Geruch des Leuchtgases vermischten. Eine solche Vereinigung von Menschen hatte ich bis dahin nur in der Kirche gesehen. Und in der Tat erschien mir das Theater als eine Kirche des Vergnügens. Man spielte ein Stück von bescheidenem Genre, eine Operette, deren Namen ich zu meinem Leidwesen vergessen habe. Und in ihrem Mittelpunkt stand der Stern des Theaters, ein überaus beliebter Sänger namens Müller-Rosé. Müller-Rosé, im Frack, mit reich gefälteter Hemdbrust, in welcher Diamantknöpfe blitzten. Mit silberner Stimme sprechend und lachend mit einer Anmut, der nichts fahrlässig Alltägliches anhaftete, verbreitete auf der Bühne eine ungeheure Lebensfreude, wenn anders dies Wort das köstlich schmerzhafte Gefühl von Neid, Sehnsucht, Hoffnung und Liebesdrang bezeichnet, wozu der Anblick des Schönen und glücklich Vollkommenen die Menschenseele entzündet. Mein Vater unterhielt sich königlich. Nach Schluss der Vorstellung draußen auf dem Gange sagte er zu mir: Komm mit, wir wollen ihm doch die Hand schütteln. Gott, als ob wir nicht genaue Bekannte wären, Müller und ich. Er wird enchantiert sein, mich zu sehen. Und nachdem er unseren Damen befohlen hatte, in der Vorhalle auf uns zu warten, brachen wir wirklich auf, um Müller-Rosé zu begrüßen. Wer da? Darf man eintreten? Müller-Rosé antwortete, dass man vielleicht etwas anderes hier nicht Wiederzugebendes tun dürfe. Müller, ich bin es. Krull. Engelbert Krull. Man wird Ihnen doch wohl die Hand schütteln dürfen. Du bist es, altes Sumpfhuhn. Na, immer rein ins Vergnügen. Sie werden ja wohl nicht Schaden nehmen durch meine Blöße. Wir traten ein und ein Anblick von unvergesslicher Widerlichkeit bot sich dem Knaben dar. An einem schmutzigen Tisch und vor einem staubigen und bekleckten Spiegel saß Müller-Rosé. Nichts weiter am Leibe als eine Unterhose aus grauem Trikot. Na, wie war ich, Krull? Wie fanden Sie mich? Die eine Hälfte seines Gesichts war noch bedeckt mit jener rosigen Schicht, die sein Antlitz vorhin so idealisch hatte erscheinen lassen. Jetzt aber lächerlich, rot-gelb gegen die käsige Fahlheit der anderen, schon entfärbten Gesichtshälfte abstach. Habe ich gefallen? Sagen Sie mir, ob ich gefallen habe. Da er die schön kastanienbraune Perücke abgelegt hatte, erkannte ich, dass er rothaarig war. Sie waren einfach... Halten Sie die Schnauze oder die Pfoten für das Schmackhaftere. Das hätte hingehen mögen, wenn nicht Brust, Schultern, Rücken und Oberarme Müller-Rosés mit Pickeln besät gewesen wären. Es waren abscheuliche Pickel, rot umrändert, mit Eiterköpfen versehen, auch blutend zum Teil. Und noch heute kann ich mich bei dem Gedanken daran eines Schauders nicht erwehren. Dies also, dies verschmierte und aussätzige Individuum, ist der Herzensdieb, zu dem soeben die graue Menge sehnsüchtig emporträumte. Wie viel Bewunderung gebührt ihm nicht für das, was ihm heute und offenbar täglich gelang. Eine tiefe Ergriffenheit war die Folge dieser Begegnung. Eine Sehnsucht, Hoffnung und Trunkenheit und Freude. Eine Empfindung von solcher Macht, dass sie zuweilen meine Brust zu sprengen drohte. Ja, mich gewissermaßen krank machte und mir nicht selten zum Anlass diente, die Schule zu meiden. Welche Schulen haben Sie besucht? Ich durchlief 6 Klassen der Oberrealschule. Und warum nicht die 7? Antworten Sie. Ich blieb in der Schule zurück, weil ein wiederkehrendes Unwohlsein mich öfter bettlägerig machte und häufig den Unterricht zu versäumen zwang. Auch glaubten die Herren Lehrer, mir Mangel an Aufmerksamkeit und Fleiß zum Vorwurf machen zu müssen, was mich sehr herabstimmte und entmutigte, da ich mir keiner Schuld und Nachlässigkeit in dieser Sache... Sind Sie denn schwerhörig? Gehen Sie dorthin, weiter zurück. Wiederholen Sie, was ich sage. 1927. 1927. 25-6. 25-6. 1970. 1970. Nun, Sie hören recht gut. Treten Sie wieder heran. Und sagen Sie uns einmal ganz genau, wie sich das Unwohlsein äußerte, das Sie zuweilen vom Schulbesuch abhielt. Unser Hausarzt, Sanitätsrat Düsing, pflegte es für eine Art Migräne zu erklären. Migräne also. Und wie trat sie denn auf, diese Migräne? Beschreiben Sie uns den Anfall. Stellten sich Kopfschmerzen ein? Ja, Kopfschmerzen auch. So wie ein Sausen in beiden Ohren und hauptsächlich eine große Not und Furcht oder vielmehr Verzagtheit des ganzen Körpers, welche endlich in heftige Würgekrämpfe übergeht, sodass es mich fast aus dem Bett schleudert. Würgekrämpfe? Andere Krämpfe nicht? Nein, andere gewiss nicht. Aber Ohrensausen? Ohrensausen war allerdings vielfach dabei. Zwischendurch geschah es also nicht selten, dass ich an Schultagen für krank zu Hause und im Bette blieb. Und zwar nicht ohne innere Berechtigung. Bist du krank? Ich glaube schon. Nach meiner Theorie wird jede Täuschung, der keinerlei höhere Wahrheit zugrunde liegt und die nichts ist als bare Lüge, plump. unvollkommen und für den Erstbesten durchschaubar sein. Was fehlt dir denn? Nur der Betrug hat Aussicht auf Erfolg bei den Menschen, der den Namen des Betrugs nicht durchaus verdient, sondern nichts ist als die Ausstattung einer lebendigen, aber armes nicht Kind. Völlig ins Reich des Wirklichen eingetretenen Wahrheit mit denjenigen materiellen Merkmalen, derer sie bedarf, um von der Welt erkannt und gewürdigt zu werden. Wenn meine Mutter stutzig blieb, entschloss ich mich zu einem Haupt- und Daueranfall so furchtbaren Würgekrampfes, dass es aussah, als sollte ich überhaupt nicht wieder zu Atem kommen. Ich schicke zu Düsing. Wie oft hatte ich mir eine solche Szene ausgemalt. Wie oft mich im Geiste darin geübt, bevor ich mir Mut fasste, mich in Wirklichkeit damit sehen zu lassen. Ich weiß nicht, ob man mich versteht, aber zum Glück glaubte ich zu träumen, als ich sie zum ersten Mal praktisch ausgeführt und einen vollen Erfolg damit erzielt hatte. Ich hatte die Natur verbessert, einen Traum verwirklicht. Ei, was haben wir denn da? Eine Stunde später kam Sanitätsrat Düsing. Dieser Mensch hätte mir gefährlich werden können. Nicht durch seine mangelnden ärztlichen Fähigkeiten, wohl aber durch die plumpe Lebensklugheit, die ihm wie so vielen untergeordneten Charakteren eigentümlich war. Was sind denn das? Jedes Mal, wenn er sich meinem Bette genähert, sich niedergelassen und mich ein wenig betrachtet und befragt hatte, jedes Mal, sage ich, kam der Augenblick, wo ein Schweigen, ein Lächeln, ein Blinzeln von seiner Seite mich aufforderte, ihm insgeheim auf dieselbe Weise zu erwidern und mich ihm als schulkrank, wie er es in seiner Gewöhnlichkeit nennen mochte, zu bekennen. Nie bin ich ihm das kleinste Schrittchen entgegengekommen. Und nicht Vorsicht hinderte mich daran, als vielmehr Stolz und Verachtung. Meine Augen wurden nur trüber und ratloser, meine Wangen hohler, meine Lippen schlaffer, meine Atemzüge kürzer und beklommener angesichts seiner Versuche, sich mit mir ins Migräne. Einvernehmen zu setzen. Kein Grund zur Beunruhigung. Er musste ja wohl oder übel zum Spruche kommen. Wir kennen ja diese Neigung bei unserem jungen Freunde. Ich empfehle Ruhe, keine Besuche, wenig Gespräche. Am besten Verdunklung des Zimmers. Alleingelassen verbrachte ich den Tag und etwa noch ein paar folgende, bei spärlicher Kost, die mir jedoch nur desto besser mundete, in Frieden und Freiheit unter süßen Träumereien von Welt und Zukunft. Und von jener Angelegenheit, die schon sehr früh in meinem Leben eine Rolle spielte. Lange nämlich, bevor ich irgendeinen Namen dafür besaß. Unser Zimmermädchen, Genoveva, welches im zarten Alter bei uns eingetreten, um mein 16. Lebensjahr anfangs der 30er stand, war auch um diese Zeit mangels der notwendigen Glücksgüter noch weit von ihrer Verheiratung entfernt. Und der großen, wohlgenährten Blondine mit den grünen, erregten Augen und den gezierten Bewegungen mochte die lange und immer noch unabsehbare Wartezeit oft genug verdrießlich sein. Der Sohn des Hauses jedoch, als er angenehm heranwuchs, erregte in dem Maße ihr weibliches Gefallen, dass dessen Zufriedenstellung für sie gewissermaßen eine häusliche Pflicht und außerdem eine Vereinigung mit der höheren Klasse darstellte. So kam es, dass meine Wünsche auf keinen ernsthaften Widerstand stießen. Einzelheiten wären an dieser Stelle sicherlich zu gewöhnlich und könnten das gebildete Publikum wohl schwerlich fesseln. Aber meine private Überzeugung, die ich damals gewann und die weder beweisbar noch widerlegbar ist, geht unerschütterlich dahin, dass bei mir der Liebesgenuss die doppelte Schärfe und Süßigkeit besaß als bei anderen. Und ist Ihnen oft sonderbar? Ja, mir ist oft sonderbar. Sonderbar war und ist mir leider zeitweilig zu Sinn. Manches Mal kommt es mir vor, als ob ich plötzlich in die Nähe eines Ofens oder Feuers gerückt wäre. Ganz so warm berührt es dann meine Glieder. Anfangs die Beine, hierauf die höheren Teile und eine Art von Kribbeln und Prickeln ist darin, wie ein Ameisenlaufen, worüber ich mich wundern muss und umso mehr, als ich gleichzeitig Farbenspiele vor Augen habe, die sogar hübsch sind, aber mich dennoch erschrecken. Und hierauf haben Sie dann Verschiedenes nicht gehört? Ja, so ist es, Herr Lazarettkommandant. Manches verstehe ich nicht an meiner Natur und auch zu Hause bereitet sie mir Ungelegenheiten. Denn zuweilen merke ich wohl, dass ich bei Tische unversehens meinen Löffel habe fallen lassen und das Tischtuch mit Suppe befleckt habe. So, den Löffel lassen Sie fallen. und bemerken es erst ein bisschen später. Sagen Sie mal, haben Sie Ihrem Herrn Sanitätsrat niemals etwas von diesen kleinen Unregelmäßigkeiten erzählt? Nein. Und warum nicht? Weil ich mich schämte. Was ist Ihr Vater von Beruf? Er besitzt, das heißt, er besaß eine Schaumweinfabrik am Rheine. Er ist leider verstorben. Eine Schaumweinfabrik. Und da war er dann also wohl ein vorzüglicher Weinkenner, Ihr Vater. Das will ich meinen, Herr Stabsphysikus. Ja, das war er. Und auch Liebhaber eines guten Tropfens, nicht wahr? Und wie man sagt, ein rechter Zecher vor dem Herrn. Mein Vater war die Lebenslust selbst. So viel kann ich bejahen. Oh, so. Die Lebenslust. Und woran starb er? Wenn ich den Herrn Bataillonsmedikus höflichst bitten dürfte, auf diese Frage... Sie haben hier keinerlei Auskunft zu verweigern. Woran starb er? Während des Brautstandes meiner Schwester mit einem gewissen Sekondleutnant Übel vom 2. Nassauischen Infanterieregiment Nummer 88 pochte der Ruin mit hartem Knöchel an unsere Tür. Es erwies sich, dass das konsumierende Publikum sich mehr und mehr gegen unsere Schaumweinmarke ablehnend verhalten hatte. Die Bestellungen waren schließlich gleich null. Und eines Tages im Frühling des Jahres, in dem ich das 18. meines Lebens vollendete, war es um meinen armen Vater geschehen. In ausgesuchten Wendungen und mit seinem treuherzig verschnörkelten Namenszuge, den ich im Übrigen meisterlich nachzubilden verstand, hatte er vor Gericht seine Zahlungsunfähigkeit erklärt und das Konkursverfahren war feierlich eingeleitet worden. Alles kam unter den Hammer. Das Lager sowohl wie die Kellereigebäude und unsere Villa. Man konnte zunächst nicht sagen, dass mein Vater eigentlich den Eindruck eines Gebrochenen machte. Aus seinen Zügen sprach eine gewisse Befriedigung darüber, dass seine Angelegenheiten, die zu entwirren für ihn ein Ding der Unmöglichkeit geworden war, sich nun in so guten Händen befanden. Und da das Bankinstitut und dessen Besitz unsere Liegenschaften gegangen waren, uns aus Gnade und Erbarmen den vorläufigen Verbleib zwischen den nackten Wänden der Villa gewährte, so hatte er ein Dach über dem Kopf. Es war 5 Monate nach der Konkurseröffnung und der Herbst fiel ein. Ich hatte seit Ostern den Schulbesuch endgültig eingestellt und genoss vorderhand eines freien Übergangszustandes ohne bestimmte Aussichten. Wir hatten uns, meine Mutter, meine Schwester Olympia und ich, in dem nur noch notdürftig ausgestatteten Esszimmer versammelt, um unser jetzt äußerst karg bestelltes Mittagsmahl einzunehmen und warteten auf das Familienoberhaupt. Aber er wollte sich nicht sehen lassen. Wir schickten Olympia in sein Schreibkabinett, um ihn zur Mahlzeit zu rufen. Mit kaltem Rücken und des Äußersten gewärtig begab ich mich stehenden Fußes in meines Vaters Zimmer. Dort lag er mit geöffneten Kleidern auf dem Fußboden. Seine Hand ruhte hoch auf der Wölbung seines Leibes und neben ihm fand sich das blanke, gefährliche Ding, womit er sich in sein sanftes Herz geschossen. Krull. Einige wenige Tage, nachdem wir die sterblichen Überreste meines Vaters der Erde anvertraut hatten, traten wir Hinterbliebenen mit meinem Paten Schimmelpriester zu einer Beratung oder Familienkonferenz zusammen. Krull. In bequemer Freundschaftlichkeit pflegte er auch meine Mutter lediglich mit Nachnamen anzureden. Sie lassen den Kopf hängen. Sie zeigen sich schlaff und das mit völligem Unrecht. Mut, meine Beste. Und fassen Sie Unternehmungslust. Hier haben Sie ausgespielt. Allein was will das besagen? Die weite Welt steht Ihnen offen. Ihr kleines Privatkonto ist noch nicht völlig erschöpft. Sie werden sich mit diesem Restbestande in das Getriebe irgendeiner großen Stadt, nach Wiesbaden, nach Mainz, nach Köln, nach Berlin meinetwegen begeben. Sie sind in der Küche zu Hause. Sie sind überdies gewohnt, Leute bei sich zu sehen, sie zu speisen, ihnen Unterhaltung zu bieten. Sie mieten also einige Räume. Sie kündigen an, dass sie Kostgänger und Logiergäste gegen zivile Preise aufzunehmen bereit sind. Es sollte mich wundern, wenn Ihr Institut nicht prosperieren, sich nicht allmählich vergrößern sollte. Hier schwieg mein Pate, um uns Zeit zur herzlichen Äußerung des Beifalls und Dankes zu geben, an den sich schließlich auch die Angeredete beteiligte. Was Lümpchen betrifft... Dies war der Kosename, womit er meine Schwester benannte. Sie hat in den Tagen eures Glanzes ein wenig singen gelernt. Es ist nicht viel damit... Ihre Stimme ist schwach, aber sie ist nicht ohne einen sanften Wohllaut. Und Vorzüge, die in die Augen springen, vertiefen ihre Wirkung. Salimerschaum in Köln ist mein Freund von früher her und er wird Olympia sicherlich in einer Operettentruppe von zunächst schlichterem Range unterbringen können. Die Anfänger ihrer Laufbahn werden dunkel und beschwerlich sein. Allein... Wenn sie Charakter bekundet und mit ihrem Funde, das aus so zahlreichen Funden besteht, zu wuchern weiß, so wird ihr Weg rasch aus den Niederungen aufwärts führen. Kreischend vor Freude flog meine Schwester dem Ratgeber um den Hals und hielt während seiner nächsten Worte ihren Kopf an seiner Brust geborgen. Jetzt komme ich zu unserem Felix. Nach meiner Meinung kommt es vor allem darauf an, ihm das Leben zu öffnen. Haben wir ihn nur erst im Freien, so wird die Flut ihn schon tragen und ihn, wie ich hoffe, zu schönen Küsten leiten. Da ist es denn nun die Hotel, die Kellnerlaufbahn, die, wie mir scheint, in seinem Fall die günstigsten Aussichten bietet. Ich hatte diesbezüglich einen Briefwechsel mit Isaac Stürzli, einem Dutzbruder von mir aus meiner Pariser Zeit. Er leitet das Hotel St. James and Albany in Paris, nicht weit von der Place Vendôme. Stürzli ist mir zu Gefallen bereit, ihn probeweise und zunächst freilich ohne Gehalt bei sich aufzunehmen. Felix wird freie Station und Kost genießen. Kurz, hier ist ein Weg. Hier sind Spielraum und Gunst der Umstände zur Entfaltung seiner Gaben. Und ich rechne darauf, dass er den vornehmen Gästen des St. James and Albany zur Zufriedenheit aufwarten wird. Es lässt sich denken, dass ich mich dem herrlichen Mann nicht weniger dankbar erwies als die Frauen. Ich lachte vor Freuden und umarmte ihn in vollem Entzücken. Allein die Sache war ganz so einfach nicht. Denn ich konnte und durfte das Weite nicht suchen, bevor mein Militärverhältnis geordnet war. Die Reichsgrenze erschien, bis meine Papiere über dieses Verhältnis befriedigende Auskünfte gäben, als unübersteigbare Schranke. Da meine Mutter schon zu Neujahr Aftermieter oder Pensionäre aufzunehmen hoffte, so sollte unsere Übersiedlung noch vor dem Christfeste statthaben. Und zwar war Frankfurt am Main als Ziel und Wohnsitz erwählt worden. Ich schrieb dem Herrn Stürzli in Paris in artigen Formen, dass er sich meinetwegen noch ein wenig gedulden möge, da ich nicht zugleich frei sei, die Grenze zu überschreiten. In Frankfurt waren die Anfänge beschwerlich. Doch schließlich hatte die Pension Lorelei, wie wir unseren Betrieb zu frommer und froher Erinnerung nannten, erstaunlichen Zuspruch. Vor Gästen sahen wir uns persönlich in die Enge getrieben und mit Recht durfte meine Mutter eine Erweiterung des Unternehmens ins Auge fassen. Auf jeden Fall war der Betrieb im Gleise und meine Anwesenheit nicht weiter erforderlich. Ich konnte mich also endlich der heiklen Frage meines militärischen Verhältnisses widmen. Nicht wenig schlug mir das Herz, als ich, zusammen mit allerlei Gestalten aus dem niederen Volk, auf der schmalen Bank eines Abteils vierter Klasse im Zuge nach Wiesbaden saß und mich auf Dampfesschwingen der Entscheidung entgegengetragen fühlte. Noch sehe ich den niedrigen, doch weitläufigen Balkensaal vor Augen, in welchen soldatische Rauigkeit mich wies. Das Aushebungsgeschäft war in vollem Gange und der Tag war schon gegen seine Mitte emporgestiegen, als Namen mein Ohr trafen, die mit dem Buchstaben K begannen. Aber die Reihe der Kammmacher, Kellermänner und Kiliane, auch noch der Knolls und Krolls, wollte kein Ende nehmen. Meine Spannung war schmerzhaft. Mein Herz hämmerte ohne Takt. Und ich glaube wohl, dass das Blut mir aus dem Antlitz gewichen war. So überschritt ich denn auf bloßen Sohlen die Schwelle, legte, allein im Verschlag, meine Kleider ab, wie mir geheißen, und erwartete, vollkommen nackt, lauschend weitere Verfügungen. Ich trat hinter der Bretterwand hervor, wandte mich linke Hand und schritt in anständiger, doch anspruchsloser Haltung dorthin, wo Arzt und Kommission mich erwarteten. Ich frage Sie jetzt zum letzten Mal, Woran starb Ihr Herr Vater? Er empfing ein kirchliches Begräbnis. Dafür kann ich Beweis und Papiere beibringen. Geistlicher Rat Chateau erwähnte selbst in seiner Gedächtnisrede, dass das Schießzeug unversehens losgegangen sei, als mein Vater prüfungsweise damit hantiert habe. Und wenn seine Hand gezittert hat... Und in diesem Augenblick geschah Folgendes mit mir. Mein Gesicht verzerrte sich auf eine völlig neue und schreckenerregende Art. So wie keine menschliche Leidenschaft, sondern nur teuflischer Einfluss und Antrieb ein Menschenantlitz verzerren kann. Meine Züge wurden buchstäblich nach allen vier Seiten, nach oben und unten, rechts und links auseinandergesprengt, um gleich darauf wieder gegen die Mitte gewaltsam zusammenzuschrumpfen. Der Kopf rollte umher und drehte sich mehrmals fast ins Genick. Nicht anders, als sei der Leibhaftige im Begriff, mir den Hals zu brechen. Meine Arme und Schultern schienen aus den Gelenken gewunden zu werden, meine Hüften verbogen sich, meine Knie kehrten sich gegeneinander, mein Bauch hüllte sich aus, indes meine Rippen die Haut zersprengen zu wollen schienen, meine Zehen verkrampften sich. Kein Fingerglied, das nicht fantastisch und clownhaft verbogen gewesen wäre. Und so, gleichsam auf eine höllische Folter gespannt, verharrte ich etwa 2/3 einer Minute. Ich war ohne Besinnung während dieses unter so harten Bedingungen überaus langwierigen Zeitraumes. Zum wenigsten ohne Erinnerung an meine Umgebung und Zuschauerschaft. Auf einem Stuhle mich wiederfindend, welchen der Oberstabsarzt unter mich zu schieben sich beeilt hatte, verschluckte ich mich heftig mit einem wärmlich abgestandenen Leitungswasser, das dieser uniformierte Gelehrte mir einzuflößen bemüht war. Sind Sie bei Sinn? Zu Befehl, Herr Kriegsarzt. Und bewahren Sie eine Erinnerung an das eben Durchlebte? Ich bitte gehorsamst um Vergebung. Ich war einen Augenblick etwas zerstreut. Zerstreut? Sie schienen allerdings nicht ganz bei der Sache zu sein. Hatten Sie sich in erregtem Zustande hier eingefunden? Erwarteten Sie die Entscheidung über Ihre Dienstfähigkeit mit besonderer Spannung? Ich gebe zu, dass es mir eine besondere Enttäuschung gewesen wäre, abgewiesen zu werden. Und ich wüsste nicht, wie ich meiner Mutter mit einem solchen Bescheid unter die Augen treten sollte. Es liegt ihr besonders am Herzen, dass ich zum Dienste herangezogen werde. Und sie verspricht sich davon, nicht nur bedeutende Vorteile für meine Bildung, sondern namentlich auch eine wünschenswerte Kräftigung meiner zuweilen schwankenden Gesundheit. Die Kaserne ist keine Heilanstalt. Ausgemustert. Ausgemustert. Geistert stand ich und rührte mich nicht vom Fleck. Sie sind militärfrei und können gehen. Könnte denn nicht ein Versuch gemacht werden? Wäre es denn nicht möglich, dass ich wiederhole Ihnen, dass die Kaserne keine Heilanstalt ist. Wegtreten. Wegtreten. Latte. Nun war der Buchstabe L an der Reihe und ein Strolch mit struppiger Brust erschien auf dem Plan. Ich aber verbeugte mich, zog mich in den Verschlag zurück und legte meine Kleider wieder an. Nach diesem Siege, einem wahren David-Siege, wie ich ihn nennen möchte, kehrte ich vorderhand, da die Zeit für meinen Eintritt in das Pariser Hotel noch nicht gekommen war, zu Frankfurt zurück. Zu einem Dasein gefühlvoller Einsamkeit im Strudel der Welt. Auf dem Getriebe der Großstadt lose schaukelnd hätte ich wohl, wenn der Sinn mir danach gestanden hätte, mancherlei Gelegenheit zu Austausch und Genossenschaft mit allerlei Existenzen gefunden. Doch eine innere Stimme hatte mir früh verkündigt, dass Anschluss, Freundschaft und wärmende Gemeinschaft mein Teil nicht seien, sondern dass ich allein, auf mich selbst gestellt und streng verschlossen, meinen besonderen Weg zu machen, unnachsichtig gehalten sei. Nun ja, an stillen Begegnungen fehlte es nicht durchaus. Im Ganzen aber, was sollen Frauen in goldenen Abendmänteln anfangen mit dem, was ich damals darstellte? Die Frau bemerkt nur den Herrn. Und ich war keiner. Zur Geschichte meiner persönlichen Liebeserziehung aber sei folgender Bericht hier schicklich angereiht. Unter allen Spielarten des Menschlichen, welche die große Stadt meiner Beobachtung darbot, musste eine gewisse und besondere, deren bloßes Vorkommen in der bürgerlichen Welt der Fantasie nicht wenig Nahrung bietet, die Achtsamkeit des sich bildenden Jünglings vorzüglich auf sich lenken. Es war dies jene Spezies weiblicher Einwohner, die, bezeichnet als öffentliche Personen und Freudenmädchen, entweder in gefriedeten Häusern beieinander wohnend oder bei Nacht auf bestimmten Straßenzeilen umherstreichend, sich einer bedürftigen und zugleich zahlungsfähigen Männerwelt zu vertrautem Umgange feilhalten. Jene besonderen Häuser zu besuchen, war ich durch meine große Armut gehindert. Auf der Gasse jedoch hatte ich ausgiebige Gelegenheit, die lockenden Wesen meinem Studium zu unterziehen. Und nicht einseitig blieb diese Teilnahme, sondern wenn ich einer beifälligen Aufmerksamkeit irgend mich erfreuen durfte, so war es seitens der huschenden Nachtvögel. Eines Abends also, ich hatte mich mit besonderer Lust und Inständigkeit dem Studium des städtischen Lebens hingegeben und die Nacht war weit vorgeschritten, rastete ich, vom Schweifen zugleich ermattet und begeistert, bei meinem Glase Punsch in einem Kaffeehaus mittleren Ranges. Nicht weit von mir, nur um zwei Tischchen entfernt, saß bei einem Gläschen grünen Likörs ein einsames Fräulein, leicht als eine von jenen erkennbar, der ich jedoch noch niemals begegnet war. Und wir maßen einander mit wechselseitigem Anteil. Sie war wunderlich ausländischen Ansehens. Denn unter einer rotwollenen, vom Wirbel seitwärts gezogenen Mütze hing ihr halb kurz geschnittenes schwarzes Haar in glatten Strähnen herab und deckte teilweise die Wangen. Ihre Nase war stumpf, ihr Mund geräumig und rot geschminkt und ihre Augen, die schief standen, die äußeren Winkel nach oben, schimmerten blicklos und ungewiss in der Farbe, ganz eigen und nicht wie bei anderen Menschen. Mit ihr also tauschte ich Blicke, obgleich ihre schiefen, schimmernden Augen nie deutlich erkennen ließen, wohin sie sich richteten. Und schließlich erteilte sie mir den Wink, womit ihre Gilde den Lockspruch des toten Hühnchens begleitet. In pantomimischer Absicht kehrte ich das Futter einer meiner Taschen nach außen. Alleine sie antwortete mir mit einem weichen Kopfschütteln, welches besagte, dass ich mir meiner Armut wegen keine Sorgen zu machen brauchte. Sie erhob sich und ging mit weichen Schritten zur Türe. Ich folgte ihr ungesäumt. Eine Kutsche brachte uns in eine mir unbekannte Straße. Dann ging es aufwärts in einen dunklen und kalten Stiegenschacht, wo es nach Lampenblag roch. Und die Führerin öffnete mir ihr gleich an der Treppe gelegenes Zimmer. Hier war es plötzlich sehr warm und da wir das Verlangen trugen, uns ganz zu erkennen, schritten wir gleich zum Werk und ich verweilte bei ihr bis zum anderen Morgen. Felix. Ihr Name war Roscher, aus Ungarn gebürtig, doch ungewiss ist der Herkunft. Wort und Geplauder fanden jetzt und in Zukunft nur spärlich statt bei unserem Verkehre, denn sie beschränkten sich auf die sachlichsten Anweisungen und Verabredungen, sowie auf kurze, anfeuernde Zurufe, welche dem Vokabular von Roschers frühester Jugend, nämlich dem Ausdrucksbereich der Zirkusmanege, entstammten. So stand ich durch mehrere Monate bis zu meinem Aufbruch von Frankfurt mit Roscher in enger Verbindung, weilte oft bei ihr, beaufsichtigte unter der Hand ihre Eroberungen, war manchmal sogar verborgen zugegen, wenn sie zahlende Kundschaft bei sich empfing und ließ mir eine mäßige Teilhaberschaft an dem Gewinne nicht missfallen. Eine Begegnung, die für meine Ausbildung von der einschneidendsten Bedeutung war. Nach Paris? Ja, Herr Inspektor, dahin geht es mit mir. Als nun zu Michaeli in den mit Bäumen bepflanzten Straßen der Herbst die Blätter löste, war für mich der Augenblick gekommen, die mir durch die Weltverbindungen meines Paten Schimmelpriester bereitete Stellung anzutreten. Was wollen Sie denn da? Ja, denken Sie! Aufgrund von Empfehlungen soll ich mich dort im Hotelgewerbe betätigen. Schau, schau. Na, viel Glück. Ja, viel Glück auch Ihnen, Herr Oberkontrolleur. Und bitte, grüßen Sie Ihre Frau und die Kinder. Ja. Ja, danke. Na, nu. Übrigens will ich gewissermaßen auch zu Ihrer Beruhigung hier einflechten, dass dies für immer das letzte Mal war, dass ich dritter Klasse als Fahrtgenosse der Unerquicklichkeit reiste. Bonsoir, Monsieur le Commissaire. Ich fühlte mich sehr heiter, leicht und reinen Herzens, als ich an der Grenzstation den Zug verließ. Mein Köfferchen enthielt nichts, was ich vor den Visitatoren hätte verbergen müssen, sodass es nicht lange dauerte, bis der Zöllner sein Kreidezeichen auf den noch offenen Deckel meines Handkoffers machte. Bei meinem raschen Wiedereinpacken jedoch verlor dieses Stück etwas von der Unschuld, die ich ihm mit Recht nachgerühmt hatte, da eine Kleinigkeit mehr darin einging, als vorher drin gewesen war. Neben mir nämlich unterhielt eine Dame mittleren Alters im Nerzmantel und in einem mit Reiherfedern garnierten glockenförmigen Sammethut über ihren offenen stehenden großen Koffer hinweg einen ziemlich erregten Disput mit dem sie kontrollierenden Beamten, der offenbar über eines ihrer Besitztümer anderer Meinung war als sie. Von ihrem schönen Reisegut lag mehreres bis zur Vermengung nahe bei meinem eigenen. Am allernächsten ein sehr nach Preziosen aussehendes Saffiankästchen, beinahe von Würfelgestalt, und unversehens glitt dasselbe mir in mein Köfferchen. Das war mehr ein Geschehen als ein Tun, ein Produkt sozusagen der guten Laune. Paris macht auf den Wanderer zunächst keineswegs den entzückendsten Eindruck. Das Getöse, durchschrillt von den Schreien der Zeitungsverkäufer, war betäubend und sinnverwirrend das Licht. Vor den Cafés saßen unter Schützen der Markise Leute in Hut und Mantel an kleinen Tischen und blickten den Stock zwischen den Knien wie von gemieteten Parkettplätzen in den sich vorüberwälzenden Verkehr, während dunkle Gestalten zwischen ihren Füßen Zigarrenstummel aufsammelten. Sie wünschen ein Zimmer? Oh, nicht doch. Nicht so, Herr Direktor. Ich gehöre zum Hause, wenn ich bereits so sagen darf. Schon von Weitem sprang mir der Name des Hotels St. James in Albany in die Augen. Die Rezeption war ungemein belagert. Mein Name ist Krull, mit dem Zunamen Felix, und ich melde mich zur Stelle, um einer Abmachung gemäß, die zwischen dem Herrn Stürzli und meinem Paten Schimmelpriester... Was fällt Ihnen ein? Was haben Sie hier zu suchen? Wie kommen Sie dazu, die Halle einfach wie ein Reisender zu betreten und sich mir nichts, dir nichts unter unsere Klientel zu mischen? Ich bitte vieltausendmal um Entschuldigung, wenn das ein Fehler war. Ich wusste keinen anderen Weg als den Frontalen durch die Drehtür und die Halle zu Ihnen. Sie scheinen entweder ein Narr oder ein wenig gar zu intelligent zu sein. Ich hoffe, meinen Vorgesetzten rasch zu beweisen, dass meine Intelligenz sich genau in den richtigen Grenzen hält. Also mir ist sehr zweifelhaft, ob Ihnen dazu Gelegenheit gegeben wird. Ich wüsste im Augenblick von keinerlei Vakanz im Stabe unserer Angestellten. Gleichwohl erlaube ich mir zu erwähnen, dass es sich um eine feste Abmachung zwischen dem Herrn Generaldirektor und einem Jugendfreunde von ihm handelt, der mich aus der Taufe hob. Absichtlich habe ich nicht nach Herrn Stürzli gefragt, denn ich weiß wohl, dass er nicht vor Ungeduld vergeht, mich in Augenschein zu nehmen, und mache mir keine Illusion darüber, dass ich diesen Herrn wahrscheinlich spät oder nie zu sehen bekommen werde. Aber daran ist wenig gelegen. Vielmehr war all mein Sinnen und Trachten darauf gerichtet, Ihnen, Monsieur le Directeur, meine Aufwartung zu machen und ausschließlich von Ihnen Anweisungen zu erhalten, wie und wo, in welcher Art von Dienst ich mich dem Etablissement nützlich erweisen kann. Mon Dieu, mon Dieu. Auf alle Fälle verschwinden Sie jetzt schleunigst von hier und ziehen sich an einen Ort zurück, der Ihnen besser geziemt als dieser. Ihre Einstellung ist vorgesehen, so viel ist richtig. Das ist aber der springende Punkt. Mais oui, mais oui. Bob, zeigen Sie diesem hier den Dortoir des Employés Nummer 4 im Oberstock. Nehmen Sie den Gepäcklift. Sie werden morgen früh von uns hören. Fort! Bob war ein sehr netter, kindlicher Junge. Wir fuhren zusammen zum Dachgeschoss hinauf. Er wies auf eine Tür am Gange, der spärlich erleuchtet und ohne Läufer war, und sagte: Bonne chance. Man sollte diesen ganzen ausbeuterischen Kasten in Schutt und Asche legen. Ich bin Anarchist. Müssen Sie wissen. Obgleich es nach 10 geworden war, erwies sich der Schlafraum als vollkommen finster und leer. Sein Anblick, als sich die elektrische Birne entzündet hatte, die nackt und bloß von der Decke hing, erregte in der Tat geringes Behagen. 8 Betten mit grauen Friesdecken und flachen, sichtlich längere Zeit nicht gewaschenen Kopfkissen waren kojenartig, je 2 und 2 übereinander an den Seitenwänden angeordnet. Sonst bot das Zimmer, dessen einziges Fenster auf einen Luftschacht zu gehen schien, keinerlei Bequemlichkeit. Da hätte ich auch in die Kaserne gehen können. Da ich nicht wusste, welches der 8 Betten vakant sein mochte, blieb mir nichts anderes übrig, als die Ankunft der Reisegenossen abzuwarten. Um etwas zu tun, beschloss ich vorsorglich schon, mein Nachthemd aus dem Handkoffer zu entnehmen, stieß aber dabei auf das Saffiankästchen, das bei der Gepäckrevision so sanft hineingeglitten war, und machte mich an seine Untersuchung. Nicht, dass ich die Schätze des Märchens darin gefunden hätte, aber sehr lieblich war, was es barg. Zum Teil wahrhaft bewundernswert. Gleich obenauf lag ein Hals- und Brustschmuck großer Goldtopase. Darunter eine lange Kette aus kleinen, in Platin gefassten Brillanten. Es fanden sich ferner ein sehr schöner, mit Silberranken verzierter Schildpattkamm, besetzt mit kleinen Brillanten. Eine goldene Busennadel mit Platinspangen und oben geschmückt mit einem Saphir. Eine mattgoldene Brosche, welche aufs zierlichste ein Körbchen mit Trauben darstellte. Ein Armreif aus Platin ebenfalls und vielerlei mehr. Du hast da recht nette Sächelchen. Was machen Sie denn da oben? Ich? Es wäre wohl eher an mir zu fragen, was du da unten Interessantes treibst. Wahrhaftig, in dem Bett über dem, auf dem ich gesessen, lag einer und blickte auf den Ellbogen gestützt zu mir hinab. Es war ein junger Mann, der eine Rasur hätte brauchen können, mit einem Backenbärtchen und slawisch geschnittenen Augen. Wollen Sie mich bitte nicht duzen? Ich wüsste nicht, dass wir verwandt oder sonst vertraut miteinander wären. Na, was ich bei dir gesehen, ist schon danach angetan, eine gewisse Vertraulichkeit zwischen uns zu stiften. Dein Mütterlein hat dir das nicht ins Felleisen gepackt. Zeig mal dein Händchen her, wie lang deine Finger sind oder wie lang du sie machen kannst. Reden Sie keinen Unsinn. Bin ich in Rechenschaft schuldig über mein Eigentum, nur weil Sie indiskret genug waren, mir zuzusehen, ohne mich auf Sie aufmerksam zu machen? Das ist sehr schlechter Ton. Ja, du bist mir der Rechte, das Maul aufzureißen. Im Übrigen kann ich dir sagen, dass ich bis vor ganz kurzem geschlafen habe. Ich liege hier mit Influenza, den zweiten Tag, und habe dreckige Kopfschmerzen. Da wache ich auf und frage mich, ohne gleich laut zu geben, womit spielt der liebliche Knabe da? Denn hübsch bist du, das muss dir der Neid lassen. Wo wäre ich heute mit deinem Frätzchen? Mein Frätzchen ist kein Grund, mich dauernd du zu nennen. Ich werde kein Wort mehr mit Ihnen reden, wenn Sie es nicht lassen. Ach Gott, mein Prinz, ich kann auch Hoheit zu Ihnen sagen. Dabei sind wir doch Kollegen, soviel ich verstehe. Du bist ein Neuer, hm? Morgen soll ich meinen Dienst antreten in diesem Hause. Als was? Darüber ist noch nicht verfügt worden. Sonderbar. Ich habe in der Küche zu tun. Das Bett, auf dem du da sitzt, ist übrigens nicht frei. Das übernächste Oberbett da, das ist frei. Was bist du denn für ein Landsmann? Ich bin heute Abend aus Frankfurt eingetroffen. Und ich bin Kroate, aus Agram. Dort habe ich auch in einer Restaurantküche gearbeitet. Aber seit 3 Jahren bin ich hier in Paris. Weißt du denn Bescheid in Paris? Was meinen Sie mit Bescheid? Das weißt du ganz gut. Ich meine, ob du eine Ahnung hast, wo du dein Zeug da zu leidlichem Preise versilbern kannst. Das wird sich finden. Von selber nicht. Und es ist sehr unklug, sich lange mit so einem Funde zu schleppen. Wenn ich dir eine sichere Adresse nenne, wollen wir dann Halbpart machen? Was fällt Ihnen ein? Halbpart? Das für nichts als für eine Adresse. Hier wurden wir unterbrochen. Die Tür ging auf und mehrere junge Leute kamen herein, deren Ruhestunde geschlagen hatte. Um mich kümmerten sie sich nur sehr wenig. Ich stieg in das Oberbett, das Danko mir gewiesen, brachte meinen Koffer in dem zugehörigen Wandfach unter, legte auf dem Bett sitzend meine Kleider ab und fiel kaum, dass mein Kopf das Kissen berührte, in den süßen und gründlichen Schlaf. Es war erst 6 Uhr und die zuerst aus den Betten kamen, zündeten die Deckenbirne wieder an. Hey, Botte, Hans oder Fritz, wie heißt du? Nur Stanko blieb liegen. Felix, wenn es Ihnen recht ist. Auch gut. Wollen Sie so gut sein, Felix, mir aus der Kantine eine Tasse Café au lait mitzubringen, wenn Sie gefrühstückt haben? Ich bekomme sonst, bis mittags vielleicht eine Schleimsuppe erscheint, überhaupt nichts hier. Mit Vergnügen. Gerne will ich das tun. Ich sagte das aus 2 Gründen. Erstens, weil beunruhigenderweise mein Koffer zwar ein Schloss hatte, mir aber der Schlüssel dazu fehlte und ich dem Stanko keineswegs über den Weg traute. Zweitens aber, weil ich an das gestrige Gespräch mit ihm wieder anzuknüpfen und zu vernünftigeren Bedingungen die Adresse von ihm zu erfahren wünschte, die er mir angeboten. Ich bringe Ihnen vor allem einmal eine Tasse und komme dann bald noch einmal wieder. Oh. Er verstand meine beiden Gründe recht wohl. Ich weiß schon, warum du mir Kaffee bringen willst. Ich mische mich aber nicht in deine dämlichen Geschäfte. Du Gimpel wirst sie ja doch nur verderben. Wie bist du überhaupt zu dem Kram gekommen? Durch reinen Zufall. Tatsächlich, weil ein vergnügter Augenblick es so wollte und fügte. Kennt man, wenn ich nur mit dir gehen oder gleich die Sache selbst in die Hand nehmen könnte. Nein, Stanko, wie könnte ich das verantworten? Sie haben ja Temperatur und müssen das Bett hüten. Schon gut. Im Übrigen könnte selbst ich aus dem Kamm oder der Brosche kein Rittergut herausschlagen. Das Beste ist noch die Kette. Flüchtig überschlagen. 18.000 Franken macht alles zusammen schon aus. Das war ungefähr auch meine Schätzung. Sie meinen aber wohl nicht, dass ich die vollen 18.000 werde bekommen können. Nein, Seelchen, das meine ich nicht. Die Hälfte vielleicht. 9.000 Franken also. 10.000. So viel wie in Wahrheit bloß die Diamantkette wert ist. Darunter darfst du es, wenn du halbwegs ein Mann bist, keinesfalls tun. Und wohin raten Sie mir, mich zu wenden? Aha, jetzt soll ich dem Schönen was schenken. Jetzt soll ich dem Pinsel aus purer Verliebtheit meine Kenntnisse gratis auf die Nase binden. Wer spricht von gratis, Danko? Nur fand und finde ich Halbpart etwas übertrieben. Übertrieben? Das ist die natürlichste Teilung von der Welt. Die Teilung, wie sie im Buche steht. Du vergisst, dass du ohne mich so hilflos bist wie der Fisch auf dem Trockenen. Und dass ich dich außerdem bei der Direktion verpfeifen kann. Schämen Sie sich, Stanko. So etwas sagt man nicht einmal, geschweige, dass man es täte. Sie werden ein paar tausend Franken ja wohl dem Verpfeifen vorziehen. Du unterstehst dich, mir mit ein paar tausend Franken zu kommen. Darauf läuft es locker geredet hinaus, wenn ich Ihnen loyalerweise ein Drittel der 10.000 Franken zubillige, die ich nach Ihrer Meinung lösen muss. Sie sollten mich loben dafür, dass ich mich ein bisschen zu wehren weiß und sollten das Vertrauen daraus schöpfen, dass ich auch bei dem Halsabschneider meinen Mann stehen werde. Katrevandus, Rüdele Schellosiel. Wie heißt der Mann? Einerlei, er nennt sich Uhrmacher und ist es auch unter anderem. Mach und benimm dich nicht gar zu ähnlich wie ein Schaf. Ah, hier sind Sie. Der Generaldirektor möchte Sie sehen. Danke sehr, Bob. Oh, der Generaldirektor. Wie kommt es denn, dass das Rhinoceros dich selber sprechen will? Beziehungen, persönliche Verbindungen. Warum nennen Sie ihn Rhinoceros? Das Privatbüro des Generaldirektors lag hinter der Rezeption, an einem Gange, dessen andere Türen, der seinen Gegenüber, zu Billard- und Leseräumen führten, wie ich sah. Sie sind also dann... Herr Stürzli, ein Mann von ungewöhnlicher Körperfülle mit grauem Spitzbärtchen, das an seinem wulstigen Doppelkinn kein rechtes Unterkommen fand, saß, Papiere durchblätternd, an seinem Schreibtisch. Der mir von befreundeter Seite empfohlene junge Mann, Krull, wenn ich nicht irre, ja? Sei so. Der den Wunsch hat, bei uns zu arbeiten. Seine Erscheinung machte mir den Spottnamen, den er beim Personal führte, wohl begreiflich. Ganz wie Sie sagen, Herr Generaldirektor. Indem ich, wenn auch mit Zurückhaltung, etwas näher herantrat, hatte ich, nicht zum ersten noch zum letzten Mal, Gelegenheit, ein seltsames Phänomen zu beobachten. Denn da er mich ins Auge fasste, verzerrte sich sein Gesicht zu einem gewissen, eklen Ausdruck, der, wie ich genau verstand, auf nichts anderes als auf meine damalige Jugendschöne zurückzuführen war. Was machte denn mein alter Freund? Ihr Onkel, der Schimmelpriester. Verzeihung, Herr Generaldirektor, er ist nicht mein Onkel, aber mein Pate, was freilich fast mehr noch besagen will. Ich danke der Nachfrage, es geht meinem Paten sehr gut. Er genießt als Künstler des größten Ansehens im Rheinland und darüber hinaus. Männer nämlich, denen der Sinn ganz und gar nach dem Weiblichen steht, wie es bei Herrn Stürzli zweifellos der Fall war, erleiden, wenn ihnen das sinnlich Gewinnende in Gestalt ihres eigenen Geschlechts entgegentritt, oft eine eigentümliche Beklemmung ihrer Instinkte. Ja, ja. Kurioser Karls. Kurioses Huhn. Wirklich hat er Erfolg. Kurioses Huhn. Geschrieben hat er mir ihretwegen. Und ich habe ihn auch nicht abfallen lassen, weil wir damals hier so manchen Jux miteinander gehabt haben. Aber ich will Ihnen sagen, lieber Freund, es hat seine Schwierigkeiten. Was sollen wir mit Ihnen anfangen? Sie haben doch offenbar im Hoteldienst nicht die geringste Erfahrung, sind überhaupt noch nicht dafür angelernt. Sie schneien hier so nach Paris herein. Sprechen Sie denn auch nur Französisch? Ja, voyons, Monsieur. Das war Wasser auf meine Mühle. Mit dieser Frage nahm das Gespräch eine Wendung zu meinen Gunsten. Universell von Veranlagung und alle Möglichkeiten der Welt in mir hegend, brauchte ich eine fremde Sprache nicht eigentlich gelernt zu haben, um, wenn mir auch nur etwas davon angeflogen war, für kurze Zeit wenigstens, den Eindruck ihrer flüssigen Beherrschung vorzuspiegeln. Was nun freilich vorerst einmal das Französische betraf, so hatte meine Zungenfertigkeit einen weniger geisterhaften Hintergrund. Ach, hören Sie auf! Hören Sie sofort auf mit der Poesie! Ich kann keine Poesie vertragen, sie kehrt mir den Magen um. Je suis désolé, monsieur le directeur général. Schon gut. Do you speak English? I certainly do, sir. Ja, tat ich das? Ich tat es nicht oder konnte doch höchstens für 3 Minuten so tun, als täte ich es. Soweit eben dasjenige reichte, was irgendwann einmal an mein Ohr geweht war. Ihre Theorien sind überflüssig. Ich habe nur nach Ihren Kenntnissen gefragt. Parla italiano. Ma signore, che cosa mi domanda? Son veramente innamorato di questa bellissima lingua. Froh erhob sich in mir, was ich je aus dem Munde meines Paten Schimmelpriester, der des Öfteren und Längeren in jenem sonnigen Lande gewesen war, von italienischen Lauten gehört hatte. Halt, das reicht. Über einige Sprachkenntnisse verfügen Sie, wie ich sehe. Mehr, als ich erwartet hatte. Wir wollen einen Versuch mit ihm machen, Knoll. Krull, Herr Generaldirektor. Meinetwegen können Sie Knall heißen. Wie ist Ihr Rufname? Felix, Herr Generaldirektor. Ja, das passt mir auch nicht, Felix. Felix, das hat etwas zu Privates und Anspruchsvolles. Sie werden Armand, genannt werden. So hieß der Liftboy, der zufällig heute den Dienst quittiert. Sie können morgen statt seiner antreten. Sind Sie übrigens Sozialist? Nicht doch, Herr Generaldirektor. Ich finde die Gesellschaft reizend, so wie sie ist, und brenne darauf, ihre Gunst zu gewinnen. Sozialisten nämlich können wir in unserem Betrieb ganz und gar nicht brauchen. Gehen Sie jetzt, Knull. Lassen Sie sich im Magazin die gehörige Livree anpassen. Und dann lassen Sie sich den Liftmechanismus zeigen, der einfach ist und nicht über Ihren Verstand gehen wird. Ich fuhr mit dem Aufzug ins Magazin, ließ mir eine sandfarbene, rot garnierte Livree samt Jacke und Hose verpassen und fuhr zum 5. Stock hinauf. Ich hatte Eile, denn immer beunruhigte mich ein wenig die Frage, ob denn auch Stanko in meiner Abwesenheit meinen Koffer in Frieden lassen würde. In der Halle stieg eine Dame zu, die meine Aufmerksamkeit erregte. Und allerdings ist hier das Wort Erregen am Platze, denn ich betrachtete sie mit einem Herzklopfen, das nicht der Süßigkeit entbehrte. Ich kannte diese Dame. Es konnte nicht der geringste Zweifel sein, dass ich meine Nachbarin von der Duan, die Dame vor mir hatte, mit der mich der Besitz des Kästchens verband. So waren wir denn gleichzeitig hier abgestiegen, wenn ich auf meinen Fall das Wort Absteigen anwenden durfte. Ihre Nähe im engen Raum des Fahrstuhls benahm mir recht eigentümlich den Sinn. Wie bedauerte es für uns beide, dass diese Nähe so kurz befristet war, nur bis zur zweiten Etage reichte. Dort stieg sie aus. Stanko schlief, als ich oben das Dortoir Nummer 4 wieder betrat. Ich nahm meinen Koffer vom Bord, trug ihn in den Waschraum, nahm das Kästchen heraus, das der ehrliche Stanko Gottlob unangetastet gelassen, und stopfte mir die Kleinodien rechts und links in die Taschen. Dann machte ich mich auf den Weg nach der Rue de l'Echelle au Ciel. Guten Tag, Meister. Pierre Jean-Pierre, Horloger, war an der Ladentür zu lesen. Wissen Sie, dass ich Lust hätte, mir eine Uhr für meine Westentasche zu kaufen? Es wird Sie niemand daran hindern, mein Kleiner. Eine goldene soll es vermutlich nicht sein. Er war ein hageres Männchen mit aufrecht stehendem gelbgrauem Haar und jener Art von Backen, die viel zu hoch gleich unter den Augen ansetzen und den Teil des Gesichtes, wo eigentlich die Backen sich runden sollten, fahl überhängen. Eine leider vorkommende, unerfreuliche Bildung. Ich lege keinen Wert auf Glanz und Flitter. Eine silberne genügt vollkommen. Nebenbei, Meister, meine Absicht ist nicht, in bar zu bezahlen. Ich möchte vielmehr unser Geschäft auf die ältere Form des Tauschgeschäfts zurückführen. Sehen Sie diesen Ring. Meine Idee war, Ihnen dieses hübsche Stück zu verkaufen und die Differenz zwischen seinem Wert und dem Preis der Uhr von Ihnen entgegenzunehmen. Wie denken Sie darüber? Wer sind Sie? Und woher haben Sie diesen Ring? Für was halten Sie mich? Und was für Geschäfte schlagen Sie mir vor? Verlassen Sie sofort den Laden eines Edelmannes! Woher kennen Sie meine Firma? Von einem Arbeitskollegen und Stubengenossen. Er ist nicht ganz wohl augenblicklich. Wenn Sie wollen, richte ich ihm Genesungswünsche aus. Er heißt Stanko. Noch zögerte er, mit bebenden Backen auf- und abspähend. Aber ich sah wohl, wie die Begierde nach dem Ring die Oberhand gewann über seine Ängstlichkeit. Die Perle hat einen Fehler. Nichts könnte mir neuer sein. Das glaube ich Ihnen. Nur der Fachmann sieht das. 100 Franken. Ich höre doch wohl nicht recht. Wenn Sie meinen, nicht recht zu hören, mein Junge, so nehmen Sie Ihren Plunder und trollen Sie sich. Aber dann kann ich ja die Uhr nicht kaufen. Je m'en fiche, Chatier. Einen Moment noch. Erlauben Sie mir, ein wenig abzulegen. Was meinen Sie dazu? Ich sah, wie er ein Glitzern seiner Augen, ein Schmatzen seiner Lippen nicht ganz verbergen konnte. Nun, das ist alles. Alles? Meister, Sie sollten nicht tun, als ob es nicht lange her wäre, dass Ihnen eine solche Kollektion zum Kauf angeboten wurde. 500 Franken. Wofür, wenn ich fragen darf? Für alles zusammen. Sie scherzen. Mein Junge, zum Scherzen ist für keinen von uns ein Anlass. Ja oder nein? Nein. Ich bin sehr weit entfernt davon. Ich nehme, wenn Sie erlauben, meine Andenken wieder zu mir. Ah, Charakterstärke. Ich will Sie honorieren und 600 sagen. Das ist ein Schritt, mit dem Sie nicht die Region des Lächerlichen verlassen. 700 Franc, mein letztes Wort. Schweigend begann ich, das Schmuckwerk, vor allem die Brillantkette, wieder in meinen Taschen zu verstauen. Dummkopf, du weißt dein Glück nicht zu schätzen. Bedenke doch, was für eine Masse Geld das ist. 700 oder 800 Franken. Was kannst du dir für, sagen wir, 850 Franken alles kaufen? Hübsche Frauen, Kleider, Theaterbillets, gute Der reale Gläs. Gegenwert ist bei rund und nett 18.000 Franken. Geben Sie mir die Hälfte des Wertes, 9.000 Franken. Der Anblick all seiner schadhaften Zahnstummel bot kein großes Vergnügen. Du bist verrückt. Ich nehme das als Ihr erstes Wort nach dem letzten, das Sie vorhin gesprochen haben. Es hat wenig Sinn, Meister Jean-Pierre, dass wir uns in pauschalen Überschlägen, Angeboten und Gegenangeboten ergehen. Die Kollektion will im Einzelnen durchgeschätzt und berechnet sein. Wir müssen uns Zeit dazu nehmen. Meinetwegen, rechnen wir es durch. Ich hatte da einen groben Fehler gemacht. Gewiss hätte ich, wenn wir beim Pauschalen geblieben wären, nie und nimmer die 9000 Franken halten können. Aber das Ringen und Falschen um den Preis jedes Stückes, das nun begann, brachte mich gar zu kläglich davon herunter. Das Endresultat demnach war 4.400. Adieu, mein Kleiner. Komm wieder. Ich habe mich etwas verliebt in dich bei unseren Geschäften. Sie haben Ihre Gefühle gut zu beherrschen gewusst. Sehr schlecht, sehr schlecht. Ich nahm einen Omnibus zum Boulevard Haussmann und fand in einer Nebenstraße ein Schuhgeschäft, wo ich mir ein paar hübsche, zugleich solide und schmiegsame Knöpfstiefel anpassen ließ, die ich gleich an den Füßen behielt. Oh, er hat sich herausgeputzt. Demnach sind die Geschäfte flott gegangen. Leidlich, recht leidlich, Stanko, das darf ich sagen. Wenn auch nicht alle Hoffnungen sich erfüllt haben, auf 9000 habe ich es gebracht. Erlauben Sie nun, dass ich meinen Verpflichtungen nachkomme. Und indem ich in meinen Knöpfstiefeln auf den Rand des Unterbettes stieg, zählte ich ihm aus meiner überfüllten Eidechsentasche 3000 Franken auf die Friesdecke. Gauner, du hast 12.000 bekommen. Danko, ich schwöre Ihnen. Schatz, echauffiere dich nicht. Ich glaube weder, dass du 12.000 noch dass du 9.000 bekommen hast. Du hast höchstens 5.000 bekommen. Sieh mal. Ich liege hier und mein Fieber ist heruntergegangen. Da wird der Mensch weich und rührsam vor Mattigkeit nach verflogenem Schwips. Darum will ich dir nur gestehen, dass ich selber nicht mehr als irgendwas zwischen 4 und 5.000 herausgedrückt hätte. Hier hast du 1.000 wieder. Wir sind beide anständige Kerle, sind wir das nicht? Ich bin entzückt von uns. Watch your step. Es ist wirklich nichts leichter als einen Lift zu bedienen. Man kann es beinahe sofort. Und da ich mir selbst und, wie so mancher Blick mich merken ließ, auch der auf- und abfahrenden schönen Welt nicht wenig in meiner schmucken Livree gefiel, dazu viel innere Erfrischung fand an Armand, dem neuen Namen, den ich nun führte, so machte der Dienst mir anfangs entschiedene Freude. Monsieur Dame? Nur 16 Stunden war man ohne ein Niedersitzen, sodass der Dienst recht sehr ermüdend war und man nach einem solchen Arbeitstage einigermaßen gebrochen an Leib und Seele das Oberbett erklettert. Den ganzen Tag wartete ich auf sie, die ich bildhaft und die mich bildlos im Sinne trug. Sie hieß Madame Oupflé und war aus Straßburg. So viel hatte ich bereits erfahren. Der neue Armand, wenn ich nicht irre? Am dritten Tag schon, nachmittags gegen 5, war sie da. In einer sehr schönen, langschößigen Nerzjacke und mehrere, wenn auch nicht große Pakete im Arm und in der Hand tragend. Zu Diensten, Madame. Man kann sagen, dass dieser Wechsel einen Fortschritt in der Zusammensetzung des Personals bedeutet. Trop aimable, Madame. Ich unterstützte sie zart beim Hinaustreten, als ob es da irgendetwas zu unterstützen gegeben hätte. Erlauben Sie, dass ich Sie endlich von Ihren Lasten befreie, Madame, und Sie Ihnen auf Ihr Zimmer trage. Es waren nur 20 Schritte. Sie öffnete zur Linken Nummer 23 und betrat mir voran ihr luxuriöses Schlafzimmer, dessen Tür zum Salon offen stand. Madame nahm ihr Barett ab und öffnete ihre Pelzjacke. Meine Zofe ist nicht zur Hand. Würden Sie Ihre Aufmerksamkeit vollenden, indem Sie mir aus diesem Kleidungsstück helfen? Mit außerordentlichem Vergnügen. Während ich aber damit beschäftigt war, ihr das erwärmte Pelzwerk von den Schultern zu streifen, wandte sie den Kopf zu mir herum. Du entkleidest mich, kühner Knecht. Eine unglaubliche Frau und sehr ausdrucksvoll. Wollte Gott, Madame, meine Zeit erlaubte mir, den Dingen diese Bedeutung zu geben und in einer so reizenden Beschäftigung nach Belieben fortzufahren. Du hast keine Zeit für mich? Unglücklicherweise nicht in diesem Augenblick, Madame. Mein Ascenseur wartet draußen. Er steht offen da, während von oben und unten nach ihm geläutet wird. Ich würde meinen Posten verlieren, wenn ich ihn länger vernachlässigte. Aber du hättest Zeit für mich, wenn du Zeit für mich hättest. Unendlich viel, Madame. Wann wirst du Zeit für mich haben? Um 11 Uhr werde ich dienstfrei sein. Ich erwarte dich. Nach Dienstende suchte ich zuerst unseren Waschraum auf und stieg dann zu Fuß in den zweiten Stock hinab. Ich fand es schicklich, an der Tür von Madame Oupflés Salon zu klopfen, erhielt aber keine Antwort. So öffnete ich die Tür und betrat ihr Schlafzimmer. Wie? Was ist das? Ein Hausangestellter, ein Domestik, Ein junger Mann von Gesinde tritt bei mir ein zu dieser Stunde, da ich bereits der Ruhe pflege. Meine Reisende lag dort, die Arme hinter dem Kopf verschränkt, in einem batistenen Nachtgewande und einem von Spitzen umrahmten, quellenden Dekolleté. Sie haben den Wunsch geäußert, Madame. Den Wunsch? Tat ich das? Du sagst den Wunsch und gibst vor, den Befehl zu meinen, den eine Dame einem kleinen Bedienten, einem Liftjungen erteilt, meinst aber in deiner Unverschämtheit das Verlangen, das Begehren. Meinst es ganz einfach und mit Selbstverständlichkeit, weil du jung bist und schön, so jung, so dreist. Sag mir doch wenigstens, du Wunschbild süßer Helot, ob du in deiner Frechheit diesen Wunsch ein wenig zu teilen wagtest. Damit nahm sie mich bei der Hand und zog mich auf den Rand ihres Bettes nieder. Leicht gekränkt, wie ich zugebe, durch ihre immer wiederholte Erwähnung meines niedrigen Standes, was hatte und wollte sie nur damit, neigte ich mich statt aller Antwort zu ihr hinab und senkte meine Lippen auf ihre. Sie nahm meine Hand und führte sie in ihr Dekolleté zu ihren Brüsten, die sehr handlich waren, führte sie da am Gelenk herum auf eine Weise, dass meine Männlichkeit, wie ihr nicht entgehen konnte, in den bedrängendsten Aufstand geriet. Duze mich derb. Zu meiner Erniedrigung. Sie verging. Ich heiße Diane. Wir vergingen. Du aber mit deinen Lippen nenne mich Hure. Ausdrücklich, du süße Hure. Süße Diane. Nein, sag du Hure. Lass mich meine Erniedrigung so recht in Worte kosten. Nein, Diane, du wirst solche Worte von mir nicht hören. Ich weigere mich und ich muss gestehen, es ist für mich recht bitter, dass du Erniedrigung findest in meiner Liebe. Nicht in deiner, in meiner. In meiner Liebe zu euch nichtigen Knaben. Ich bin Schriftstellerin, eine Frau von Geist. Ja, mein armer Liebling, deine Diane, sie ist d'une intelligence extrême. Der Geist jedoch, ach, der Geist ist wonnegierig nach dem Nichtgeistigen, verliebt ist er ins Schöne und göttlich Dumme. Er kniet vor ihm, er betet es an in der Wollust der Selbstentsagung, Selbsterniedrigung, und es berauscht ihn, von ihm erniedrigt zu werden. Wie alt bist du? 20. Du siehst jünger aus. Beinahe bist du schon etwas zu alt für mich. Ich? Zu alt für dich? Lass nur. Wie du bist, bist du mir recht, bis zur Glückseligkeit. Herr Amon. Was denn? Wenn du mich etwas schlügest, derb schlügest, meine ich, so recht geschähe es mir, ich würde es dir danken. Da liegen deine Hosenträger, nimm sie, Liebster, drehe mich um und züchtige mich bis aufs Blut. Ich denke nicht daran. Diane, was mutest du mir zu? Ich bin solch ein Liebhaber nicht. Ach, wie schade. Du hast zu viel Respekt vor der feinen Dame. Höre nun du, Diane. Ich will dir etwas beichten. Vermisst du etwas? Aber ja, wie weißt du? Ein Kästchen? Ein Kästchen, ja. Mit Schmuck. Wie weißt du denn? Ich habe es genommen. Genommen? Wann? Bei der Douane standen wir nebeneinander, du warst beschäftigt und da nahm ich es. Du hast es gestohlen? Du bist ein Dieb? Mais ça, c'est suprême. Ich liege im Bett mit einem Diebe. Nicht nur ein Domestik, ein ganz gemeiner Dieb. Ich wusste, dass es dir Freude machen würde. Liebster, du kannst den Plunder behalten. Behalt ihn. Mein Mann, der morgen kommt, ist ja so reich. Er macht Klosettschüsseln, musst du wissen. Die braucht jeder. Ach, wie viel kostbarer ist mir der Dieb als das Gestohlene. Armand. Was willst du sagen? Ich habe eine wundervolle Idee. Und welche? Armand, du sollst bei mir stehlen. Hier, unter meinen Augen. Das heißt, ich schließe meine Augen und tue vor uns beiden, als ob ich schliefe. Es wird die reizendste Erfüllung unserer Liebe sein. Weißt du, wer Hermes ist? Ich muss gestehen, im Augenblick... Er weiß nicht, wer das ist. Und ist es selbst. Fort. Stiehl dich entschlüpfend weg von meiner Seite, schleiche. Finde und nimm. Es ist mein Liebeswunsch. So war ich ihr denn zu willen. Behutsam hob ich mich fort von ihr und nahm im Zimmer, was sich da bot. Ringe, eine Perlenkette, Gehänge, Reifen, Spangen sowie einige bedeutend große Geldscheine. Hermes ist der geschmeidige Gott der Diebe. Adieu, Amon. Adieu. Meister Jean-Pierre, der mir nicht genug auf die Schulter klopfen konnte, zahlte mir für das Geschmeide 6.000 Franken. Und so war ich nunmehr mit dem, was ich zuvor besessen, ein Mann von 12.350 Francs, die ich bei erster Gelegenheit beim Crédit Lyonnais unter dem Namen Armand Krull, geschrieben mit OU, auf Scheckkonto hinterlegte. Abzüglich nur eines Taschengeldes von ein paar hundert Francs zur Bestreitung meiner Ausgaben an freien Nachmittagen. Auch als Inhaber eines Scheckbuchs also blieb ich Liftboy im Hotel St. James in Albany. Und es entbehrte nicht des Reizes, diese Figur auf einem geheimen pekuniären Hintergrund abzugeben. Ja, wenn ich mich später mit verblendetem Erfolg für mehr ausgab, als ich war, so gab ich mich vorläufig für weniger aus. Und es ist noch die Frage, welchem trug ich mehr innere Erheiterung, mehr Freude am verzaubert märchenhaften Abgewand? Den Liftdienst versah ich den ganzen Winter hindurch. Und trotz der Beliebtheit, deren ich mich bei meinem wechselnden Publikum erfreute, begann er mich schon bald zu langweilen. Ich war unruhig. Es verlangte mich nach Ausweitung meines Daseins, nach reicheren Möglichkeiten des Austausches mit der Welt. Und wirklich, das wohlgeneigte Glück ließ sie mir zuteil werden. Cool. Armand gerufen. Voyons, voyons. Eh bien, ich habe von Ihnen gehört. Nicht gerade Nachteiliges und nichts ganz und gar Falsches, wie mir auf den ersten Blick scheint. Er kann täuschen, Pourtant. Der Maître d'Hôtel, Monsieur Machacek mit Namen, war ein Mann von großer Stellung, der mit viel Autorität und in täglich frischer Stärkwäsche sein Bauchgewölbe im Speisesaal herumtrug. Der rasierte Speck seines Mondgesichts schimmerte. Man hat vor, hier im Restaurantbetrieb wohlmöglich etwas aus Ihnen zu machen. Fühlen Sie ein gewisses Talent in sich zu elegantem Servieren und allen feineren Aufmerksamkeiten, die dazugehören? Der nächste Tag schon sah mich in voller Parure bei der Mittagsmahlzeit im Saale debütieren. Diesem herrlichen, kirchenweiten Raum mit seinen kannelierten Säulen, auf deren vergoldeten Kronen in weißem Stuck die Deckenflächen ruhten. Ich ließ es mir nicht nehmen, das Speisepublikum, dort wenigstens, wo der mir übergeordnete Haupt- und Servierkellner eben nicht sein konnte, mit markierter Herzensfreude zu begrüßen, den Damen die Stühle unterzuschieben, ihnen die Karten zu reichen, Wasser einzuschenken, kurz diesen Pfleglingen ohne Ansehen ihrer ungleichen Reize meine Gegenwart artig einprägsam zu machen. Nicht schlecht, Amon. Sie arbeiten nicht ganz schlecht. Mein Dienst erweiterte sich binnen kurzem zur Teebedienung am Nachmittag. An meinen freien Abenden führte ich ein etwas höheres Leben, als ich es in Stankos Gesellschaft geführt. Ich hatte in einem Haus gemietet, das in einer kleinen Cité lag und speiste, sagen wir versuchs- und übungsweise, in einem eleganten Restaurant der Rue de Rivoli, der Avenue des Champs-Élysées oder in einem Hotel vom Range des meinigen, einem noch feineren womöglich, im Ritz, im Bristol, im Meurice. Ich ging nachher in ein gutes Theater oder nahm einen Logenplatz in der Opéra Comique, der großen Oper selbst, ein. Es lief dies, wie man sieht, auf eine Art von Doppelleben hinaus, dessen Anmutigkeit darin bestand, dass es ungewiss blieb, in welcher Gestalt ich eigentlich ich selbst und in welcher ich nur verkleidet blieb. Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Thomas Mann. Erster Teil. Es sprachen Felix Krull, Barnaby Metschurat, Stabsarzt Klaus Herm, Stanko, Wladimir Pavic, Dian, Sandra Borgmann, Schimmelpriester, Gerd Baltus, Meister, Peter Weiß, Engelbert Krull, Michael Prelle. In weiteren Rollen wirkten mit Horst Arendthold, Michael Griem, Hendrik Heutmann, Kerstin Hilbig, Wolf Fraß, Siegfried W. Kernen, Lewe Kühl, Thor W. Müller, Simona Pahl, Jörg Plewer, Gerd D. Samariter, Stefan Schwarz, Urta Spielek, Jürgen Uter, Benjamin Utzerath und Frank Wiczorek. Komposition Jan-Peter Pflug mit Lisa Lammel, Simon Nussbruch und Benjamin Sprick an Violine, Bratsche und Cello sowie Tim Beger an der Klarinette und Bassklarinette. Wortaufnahmen Rudolf Grosser. Technische Realisation Gerd-Ulrich Poggensee und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Stefanie Porath-Walsch. Hörspielbearbeitung und Regie Sven Stricker. Dramaturgie und Redaktion Henning Rademacher. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2008.